Ihr Hirten erwacht, der Held ist die Nacht. Wie strahlt aus der Ferne, sie spielen mit Sternen. Es naht sich die leuchtende Braut. Der Herr ist zugegen mit himmlischer Macht. O fürchtet euch nicht, vor göttlichem Licht, so tröstet in Freude auf Bethlehems Weide ein Engel des Herrn, die Hirten im Feld, ein Bote des Friedens der sündigen Welt. Nicht länger verweilt nach Bethlehem, da liegt im Stalle das Heil für euch alle, ein Kindlein geboren in Armut und Not, um siegreich zu wenden die Sünd und Tod.